In Korea wurde der 105. Geburtstag von Präsidenten Kim Il-sung bedeutsam begangen. Mit edler Treuergebenheit und glühender Sehnsucht nach Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il, Antlitz des sozialistischen Korea, begaben sich die Koreaner zum Sonnenpalast Gomseo-san, der heiligen Stätte des Joche. Die Massen, die mit Ehrfurcht den Platz des Palastes betraten, verbeugten sich vor den Sonnenporträts von Kim Il-sung und Kim Jong-il. Auch in Mangyongdae, Heimat des Herzens der Koreaner, waren zahlreiche Besucher zu sehen. In der Halle für das 19. Kim Il-sung-Festival in der Hauptstadt Pyongyang und den Kim Il-sung-Ausstellungshallen der Bezirke war die unermessliche Hochachtung vor Kim Il-sung zu erleben. Viele Bürger erinnerten sich in den Fotoausstellungen in der Hauptstadt und den Bezirken an die heiligen revolutionären Verdienste von Kim Il-sung. An verschiedenen Orten fanden die Festkonzerte zum Tag der Sonne statt, die den werktätigen Jugendlichen und Studenten große Freude bereiteten.